Sternen liest und dann selig seine Augen schließt. In der ersten Nacht beim Rendezvous, das lernst auch du. Wie man zärtlich bittet, küsse mich und dann flüstert du, ich liebe dich. In der ersten Nacht beim Rendezvous, das lernst auch du. Was aber macht man, wenn das Herz klopft, dass man denkt, es geht entzwei? Dann weint man heimlich Freudentränen. Das aber bringt dir keiner bei, wie man sagt, es ist schon viel zu spät. Und dann wie im Traum nach Hause geht, in der ersten Nacht beim Rendezvous, das lernst auch du. Aber macht man, wenn das Herz klopft, dass man denkt, es geht entzwei, dann weint man heimlich Freudentränen. Das aber bringt dir keiner bei, wie man sagt, es ist schon viel zu spät. Und dann wie im Traum nach Hause geht, in der ersten Nacht beim Rendezvous, das lernst auch du. Musik.